We are gliding into infinity. Hier kommt der Aha, der Fell, Jesus, keine Antwort. Jesus, keine Antwort. Jesus, keine Antwort. Jesus, keine Antwort. Bye.